Tuesday evening. You are here with me, Alex Wright, and Ben from WrestlingInfos.de. Wir sind bereit. Dienstagabend. Wir freuen uns auf euch. Wir wollen Spaß haben und herzlich willkommen bei Be Right, the Wrestling Talk. Ja, hallo, willkommen auch von mir. Und wie immer, folgt uns auf Instagram, gebt der Folge auch direkt einen Daumen nach oben, auch wenn ihr es noch nicht ganz angehört habt. Und schreibt uns irgendwas in die Kommentare. Das ist nämlich unglaublich motivierend, wenn wir uns da ein bisschen mit euch austauschen können. Wrestling-infos.de auf Instagram und Wrestling-AlexWright auf Instagram. Also folgt uns. Ja, ja. Und was der Ben auch gerade schon erwähnt hat, es ist motivierend, aber auch sehr, sehr hilfreich, wenn ihr uns Feedback schreibt. Absolut, wir lernen immer was dazu. Beispielsweise meine Eltern hören sich ja auch jede Folge an und die geben mir echt Kritik. Die sagen mir echt, boah, da hast du aber ganz schön oft krass gesagt oder weiß der Henker was und so. Ja, finde ich. Fällt mir immer gar nicht auf. Ja, mir fällt es auch nicht auf, aber offensichtlich. Deine Eltern testen, sagen jetzt absichtlich immer krass, krass, so alle Minute, ob sie es mitzählen. Ja, kannst du irgendwas Auffälliges mal sagen, dann können sie mir sagen, was du so machst. Also ja, aber helft uns auch einfach besser zu werden, weil das ist natürlich für uns auch unser Ziel. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass jetzt 2 Monate hintereinander wir jeweils Freitag den 13. haben? Ja, ist mir aufgefallen. Das gefällt mir gar nicht. Echt? Bist du abergläubisch? Eigentlich Quatsch. Eben. Eigentlich nicht. Nee, aber ich meine, die Zahl 13 finde ich cool, aber Freitag der 13. und die Zahl, also die Zahl dazu, weiß ich nicht. Da okay. Ist Gott, oder dass sie dieser Respekt davor irgendwie noch, weil das ja als Kind einem immer eingebläut wurde, ja. Absolut. Also ja. Man muss ja nicht da so ungefähr herausfordern. Aber ja. Eigentlich ist mir egal. Weil wenn ich danach gehe, wie viele Spiegel ich kaputt gemacht habe in meinem Leben und was weiß ich alles, ja. Und wie vielen Leitern du schon durchgegangen genau. Bist. Genau. Ja, und gesprungen bin. Gerade als Wrestler. Da darf man nicht danach gehen. Hm. Achtet man als Wrestler da drauf? Nee, oder? Du gehst halt unter Leiter durch. Hast du keine Chance, hast du Gewalt. Nee, natürlich halt... natürlich ja. Achtet man da drauf. Nee, das ist auch besser so. Wir haben jetzt 2026. Steht dieses Jahr irgendwas Besonderes schon bei dir an? Weißt du schon irgendwas? Hast du schon irgendwas geplant? Irgendwie? Letztes Jahr hatten wir das mit der Convention beispielsweise. Ja, ich habe ein paar Projekte, die finalisiert jetzt sind und aber erst im nächsten Jahr dann sichtbar werden sozusagen. Oh. Das Highlight für mich ist ja immer Einsteigerseminare, ja. Immer neue Leute dann. Das macht ja 21., 22., 3., stimmt's? Genau. Ja, weiß ich, da bin ich nämlich im Urlaub. Ja, du hast dich wieder mal schön gedrückt, ja. Ich kann nichts dafür. Es ja, ist halt, genau. Also hallo, wenn die Familie sagt Urlaub, dann geht man natürlich in Urlaub. Also, und mach ich. 19. und 20. September ist das nächste. Da bin ich im Urlaub. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich brauche eure Hilfe da draußen. Bitte, bitte, bitte helf mir, einen Ben zu überzeugen, dass er es doch mal sich traut, ein Einsteigerseminar mitzumachen. Ja, garantiert. Irgendwann wird das der Fall sein, ja. Ja. Im September. Oder nächstes Jahr oder so. Ja. Hast du mitbekommen, AJ Styles ist retired, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Gunther hat es geschafft. Also wenn es tatsächlich ist, Karriereende ist, dann ist es schade natürlich für die Wrestling-Welt, weil er war ein Ausnahmetalent. Aber warten wir es ab. Ne? Ich meine, im Wrestling habe ich schon sehr viele Leute ihr Retirement-Match gesehen und dann waren sie nach einem halben Jahr wieder da. Das ist aber auch unser heutiges Thema. Also Karriereende, Retirement-Matches und so weiter. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass AJ Styles auf jeden Fall bei TNA nochmal auftritt, weil das ist ja seine lang gehegte Heimat gewesen. Also das alles andere würde für mich keinen Sinn machen und dem nochmal zu huldigen, wäre schon cool. Ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen, wobei man sagen muss, AJ Styles ist natürlich auch ein Profi und wenn das richtige Angebot vielleicht reinkommt, bringt es ihn vielleicht schon noch zum Grübeln, ob er doch wieder in den Ring steigen wird. Ja. Bist du aktuell retired? Ich würde mich als semi-retired nennen. Also was ist semi-retired? Naja, ich bin zwar jetzt nicht aktiv, aber also retired habe ich ja auch nie offiziell. Ich ist bloß eine sehr, sehr lange Pause bis jetzt. Also wenn ich jetzt wieder in den Ring steigen würde, wäre es ja voll okay. Ich habe bloß eine Pause gemacht. Kein Retired. Ich habe noch nie gesagt, dass ich aufgehört habe. Das also kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, das jetzt über meine Lippen zu bringen. Weil es juckt mich ja immer noch. Also irgendwie, ja. Ich denke mir immer, oh, ja, jetzt machst du dich nochmal richtig fit, ja, und dann machst du nochmal so ein, zwei, vielleicht fünf Jahre. Ja, aber wäre das dann für dich wirklich regelmäßig oder kein regelmäßiger Rhythmus? Also könntest du das vorstellen, nochmal regelmäßig? Regelmäßig, aber in größeren Abständen die Regelmäßigkeit, sagen wir mal so. Also von nicht zwei Jahren oder so. Nein, nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag. Aber so einmal im Monat, kann ich mir das schon vorstellen. Ein, zwei Monate. Cool. Wrestling-Promoter dieser Welt. Hier habt ihr es gehört. Er könnte es ja, aber es halt nur unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen. Also ich würde jetzt nicht meine Wrestling-Schule vernachlässigen oder meine Schüler. Definitiv nicht. Hey. Also das geht definitiv mir vor. Weil die haben noch ihre Karriere vor sich. Ja, und die wollen noch den Traum leben. Und ich habe meinen Traum schon gelebt. Also nur wenn es zeitlich passen würde, würde ich das dann auch machen. Was müsste ich dir bieten, um bei unserem gemeinsamen Event 2027, wo wir das 20-jährige Jubiläum der Right Stuff Pro Wrestling School und das 20-jährige Jubiläum von wrestling-infos.de habt ihr auch feiern, als mein Tag-Team-Partner an einem Wrestling-Event aufzutreten. Wow, das hört sich nicht schlecht an. Nein, um Himmels Willen, vergiss es wieder. Aber nein, gut. Allein, dass du mein Tag-Team-Partner bist. Da muss doch noch ein Einsteiger sein. Ich kann hervorragend von der Ringseite zuschauen. Aber ihr habt echt 20-Jähriges auch nächstes Jahr? Ja, das hat man ja schon mal in einem Podcast weiter vorne, dass wir zufällig 20-Jähriges haben und ihr habt... Doch, da hatten wir auch... Spoiler an mir vorbeigegangen. Ja, wir haben 20-Jähriges und du hast 20-Jähriges, ja? Reiner Zufall, ja. Aber ich finde die Idee gut, dass du ein Wrestling-Event aufziehen willst. Ja, nein, mich würde jetzt einfach nur interessieren, was müsste ich dir bieten? Oder was muss man dir bieten, um damit du jetzt sagst, hey, ich steige jetzt in den Flieger und komme zu euch? Naja, also es wäre gelogen, wenn es nicht um Preis gehen würde. Natürlich, ne? Ja. Das ist immer so, weil ich bin jetzt in einem Alter, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, würde ich mal so formulieren, ja. Und da muss man sich schon wohl überlegen, ob das Risiko, das man dann nimmt, wenn man in den Ring steigt, ob das auch das wert ist dann. Ne? Also es muss schon Summe sein, wo man sagt, naja, okay, dafür kann man es sich überlegen. Das ist das Erste, was aus professioneller Sicht passen muss. Aber das Wichtigere für mich ist, dass ich mit denjenigen, die mich booken, auch menschlich klarkomme. Dass die professionell sind, dass die bestimmte Werte haben, bestimmte Philosophie von dem Sport, bestimmte Art und Weise, den Sport präsentieren. Ja, also einen bestimmten Namen auch vielleicht haben, was ja meist einhergeht mit Professionalität. Muss aber nicht. Also wenn jemand anders jetzt nicht so einen großen Namen in der Liga hat, aber trotzdem ultra professionell ist, würde ich mir das auch überlegen. Na, und das Ganze drumherum muss halt dann passen. Dann können die es vielleicht mir überlegen. Hast du dich eigentlich mal... Die Gegner wären eigentlich mir egal. Ja, das wird auch... Hast du eigentlich, wenn du dir jetzt vorstellen könntest, einen Wunschgegner als letztes? Also wirklich so ein Karriereende-Gegner. Sag jetzt bitte nicht Gunther, aber hast du dir über sowas schon mal Gedanken gemacht? Kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich tatsächlich über mein Karriereende noch nicht nachgedacht habe. Und auch allein der Versuch, darüber nachzudenken, blockiert total mein Hirn. Echt? Ja. Cool. Also ich habe noch nicht gesagt, das ist das Karriereende. Also ich fühle mich nicht so, Ich denke immer noch in meinem Hinterkopf irgendwann, ja, irgendwann schaffe ich es zeitlich, wieder so auf das Level zu bekommen, dass ich wieder in den Ring steige. Hast du dich mit deinem Vater mal drüber unterhalten? Wie es bei ihm war oder wie? Naja, nee, allgemein über dich und deine Karriere. Also, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, so ihr beide in einem Ohrensessel gegenüber und der eine so, Mensch, Kind, wie sieht's denn aus? Hast du jetzt eigentlich deine Karriere beendet? Willst du nochmal? Steckt noch Feuer in dir und so weiter? Fand so ein Gespräch mal statt? Na, eigentlich nicht mehr. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Okay. Weil ich bin ja, seit ich 18 bin, eigentlich selbstständig. Habe immer meine eigenen Entscheidungen getroffen, habe meine ganzen Verträge selber verhandelt, habe für alle selber gerade stehen müssen, was ich in dem Business gemacht habe und getan habe. Und ich glaube, mein Vater vertraut da meine eigenen Einschätzung oder Entscheidung. Würde ich auch nie widersprechen, also klar. Würdest du sagen, du vermisst eher das Match oder eher die Atmosphäre außenrum? Ich glaube, das kann man nicht so trennen. Ich glaube, das gehört alles mit dazu. Ja, gerade als Wrestler. Wenn du sagen würdest, magst du lieber beim Kirschstreuselkuchen die Streusel oder die Kirschen? Nee, du magst ja die Kombination aus dem allen. Du magst ja den kompletten Kirschkuchen, ja. Und so ist es ja beim Wrestling auch. Es ist einfach der Lifestyle. Du bist on the road, du hängst ab mit deinen Kollegen, ja, oder Kumpels in dem Fall. Ja, dann sind die Fans in der Halle, ja, dann hast du die Atmosphäre und dann machst du, wenn du Glück hast, auch noch ein geiles Wrestling-Match, dass jeder happy ist. Also die Fans, der Promoter und du selber. Und das macht es dann so toll. Und danach gehst du noch schön feiern. Das ist ein wirklich cooles Leben. Ja. Kirschkuchen. Achso, Sahne. Was dir, also mir ist schon klar, dass die Kombination das ausmacht, aber aber sieh dir mal, wie weit ich davon gerade entfernt bin. Wäre ich näher an diesem Geschehen, dass ich wieder in den Ring steige, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, willst du einen Proteinshake mit Fleisch oder ohne Fleisch? Nee, du weißt einfach nur, mit wem du da redest hier gerade. Also, okay. Das ist der Unterschied. Aber hattest du mal die Situation eigentlich, dass die Fans mit einem Match voll zufrieden war, aber der Promoter nicht? Weil du es ja gerade gesagt hast, hey, die Atmosphäre und alles zusammen, ja, aber was ist, wenn eins von den Dingern nicht stimmt? Ja, das kann durchaus passieren, weil der Chef, also das Management, hat ja bestimmte Vorstellungen, wie jemand präsentiert werden soll, also der Gegner von dir dann in dem Fall, oder auch wie das Storyline sein soll, oder. Und du kannst natürlich in dem Match was ganz anderes machen. Du kannst top ausschauen, das Match kann top sein, aber es entspricht natürlich nicht den Vorstellungen deines Chefs. Das kann natürlich passieren, ja. Aber ist es nicht. Mein Gedanke war gerade, ist es dem Promoter nicht am wichtigsten, dass es den Fans gefällt? Aber nee, es ja, kommt darauf an, was man ist vermitteln will. Ja, natürlich ist das schon das Ziel von jedem. Aber wenn jetzt ein Storyline vielleicht dahinter ist und der Gegner hat halt doch schlechter dann ausgeschaut als einer selber, aber das sollte eigentlich genau andersrum sein, ja, dann ist das halt nicht so zum Business für einen Chef. Gab es in der WCW bei dir so ein großes Karriereende-Match, wo du mitbekommen hast? Also ich habe ein bisschen recherchiert und es war ja Ric Flair gegen Hulk Hogan und so weiter. War das? 94. War nett. Ich hoffe, ich habe ihn falsch recherchiert. Ich weiß, welches Steamboat, glaube ich, war. Aber ob das. Also ich weiß, der hat seine letzten Matches gehabt bei der WCW gehabt, ja. Und aber ob das so groß an den Nagel gehangen wurde, dass der jetzt Retirement-Match hat, bin ich mir nicht sicher. Nee, kann ich mich leider nicht erinnern, aber das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Das ist einfach sehr, sehr lange her. Also, weil ich habe hier jetzt nämlich, also bei Halloween Havoc war wohl Hulk Hogan gegen Ric Flair in einem Steel Cage Match 1994. Und das sollte Ric Flair angeblich die Karriere offiziell beenden. Ja, aber da bringst du jetzt zwei Paar Stiefel durcheinander. Ich bring's nicht, ich bring's bewusst durcheinander. Also. Aber erklär uns auf. Ja, das eine ist ja Storyline-Retirement-Match, dass man da ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Match lenkt. Und das andere ist ja tatsächlich eine individuelle Entscheidung des Wrestlers, der dann sagt, ich möchte ein Retirement-Match, es ist mein letztes. Also das eine ist, wie man so schön sagt, im Business legit. Ja, also es ist echt authentisch. Und das andere ist halt nur, wie wenn du sagst, okay, wir machen jetzt TLC-Match. Ja, dass da mehr Aufmerksamkeit ist, ja. Natürlich werden andere Utensilien verwendet, aber es soll halt einfach dieses Match noch aufwerten und Interesse bringen. Ne? Aber das wäre jetzt meine Frage, auch bei diesen Storyline-Retirement-Matches und so weiter, wurde das versucht, Backstage irgendwie zu verkaufen oder war das eigentlich jedem klar? Nachdem ich habe bisher nicht live das da mitbekommen, das Beispiel, da kann ich dazu jetzt auch nichts sagen, aber die Jungs zu worken, wie man so schön sagt, ist immer schlecht. Ja, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen. Also das ist ja meine Frage. Also gab es sowas? Nee. Also der Versuch vielleicht, aber Leute, die sowas machen, die sind, ja, die wurde in der Vergangenheit schon gemacht, auch bei großen Ligen natürlich, wenn sie 100% sicher gehen wollen, dass nichts nach außen dringt und so. Aber das Lockerroom nimmt sowas immer sehr schlecht auf, wenn sie geworkt werden. Also da kriegen sie einen Moraldämpfer sozusagen. Naja, ist ja auch klar. Also das ist ja, man ist ja dann nicht mehr Teil des Teams an sich. Ja, sondern auch das. Aber als Wrestler tut man ja speziell beim Retirement-Match schon sich in diesen Wrestler, der dann eventuell retired, mit hineinfühlen. Ja, weil man versteht es ja, man erlebt ja das gleiche Leben und wie wäre es für einen, wenn man jetzt aufhören würde. Und wenn das jetzt alles nur Work, Work, Work wäre, würde man sich schon leicht verarscht vorkommen. Ja, und jetzt, was für ein Retirement hast du mitbekommen? Ricky Steamboat, hast du gerade gesagt? Ich glaube, der hatte sein letztes Match in der WCW, ja. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Und es wurde jetzt nicht so groß an den Nagel gehangen. Ja, aber wie läuft das Backstage ab? Ist da dann Backstage noch ein Danke für die Zeit, weiß der Henker was? Also so sind ja, die Leute richtig von bewusst. Ja, von den Offiziellen wird da natürlich schon sowas, eine Ansprache gehalten oder ja, sich bedankt. Ne? Aber jetzt von dem Lockerroom an sich, es kommt ja immer darauf an, wie derjenige Wrestler beliebt war bei jedem. Wenn der sich bloß mit manchen vertragen hat oder gut verstanden hat, dann gut. Dann tun die ist sich klar. Halt ne, verabschieden und wenn er überall beliebt war, dann vielleicht das ganze Lockerroom, das ist halt wie im normalen Job auch, ja. Und manche sagen vielleicht, ey, Gott sei Dank ist der endlich weg. Ne, so ungefähr. Dann wird ja wieder ein Platz frei, ne? Also das ist ja auch... Genau, und du darfst ja nicht vergessen, es ist ja ein hartes Business, weil es gibt ja bloß so und so viele Spots an einer Show. Das heißt, man wird sich nicht mit jedem immer gut vertragen. Ne? Und da gibt es bestimmt den einen oder anderen auch, der dann happy ist, wenn man geht. Ja, es ist halt leider also so ein bisschen Konkurrenzdenken auch mit dabei. Also es ist halt ein Business. Jetzt geh mal davon aus, in einem normalen Job, ja, wenn du arbeitest, ist ja da schon Konkurrenzdenken. Klar. Da geht es aber vielleicht im Jahr um 50.000, 80.000 Euro brutto in einem normalen Job, ne? Oder vielleicht sogar weniger, ne, wenn du einen Durchschnittslohn hast. Als Wrestler, wenn du in der großen Liga bist, da geht es dann um 100.000, 200.000 im Monat, 300.000, je nachdem. Ja, also das sind ganz andere Summen. Und da will man natürlich schon den Spot behalten oder da ja hinkommen. Deswegen bin ich mir immer nicht so sicher, wie viel echte Freundschaften es tatsächlich da gibt. Es gibt schon welche, aber bestimmt nicht, dass du dich mit dem ganzen Lockerroom Buddy-Buddy bist. Ja? Würdest du sagen, du hattest echte Freundschaften? Ja, definitiv, ja. Willst du sagen, mit wem? Eigentlich kannst du sagen, oder? Ja, also, mit Mark Merrow zum Beispiel, Billy Kidman, Chavo Guerrero, DDP. Also ich hatte schon mit vielen sehr, sehr gutes Verhältnis. Okay. Ja. Und da gab es dann auch nicht sowas wie Neid oder sonst was, sondern ihr habt euch halt gegenseitig unterstützt. Oder kann man davon unterstützen reden? Also, doch, wir haben uns eigentlich immer gegenseitig unterstützt, ja. Da ist kein Neid gewesen, nee. Bei uns dann nicht, nee. Wohl. Neid ist eher sehr schlechter Ratgeber, muss ich sagen. Also jeder, der im Business ist, Neid bringt euch nicht vorwärts. Neid macht nicht euch nur in dem Business. Also das ist ja vollkommen egal. Das ist ja. Also man muss sich seinem Können und Selbstbewusstsein natürlich, muss man sich bewusst sein. Man soll sich nicht unter Wert verkaufen, aber immer nach links und rechts zu schauen, was der eine oder was der andere hat, macht keinen happy. Ist nicht gut. Was ja, ich auch heutzutage mit den sozialen Medien ein großes Problem ist. Weil ja die sozialen, jeder profiliert sich da und wie schön sein Leben ist und wie schön sein Leben ist. Und andere schauen dann drauf und denken sich, ach, fuck, Entschuldigung, darf ich das sagen? Piep. Voll egal, hau raus. Voll egal, ja. Also ja, absolut. Entschuldigt alle Eltern, die da zuschauen. Genau. Ein Elternteil. Vorbild sein. Nee, auf jeden Fall ist es halt, dass viele haben deswegen Depressionen, weil die das glauben. Und viele wissen ja gar nicht, dass auf die sozialen Medien, es gibt ja Leute mittlerweile, die posten dann dauernd, sie sind irgendwo im Urlaub. Dabei tun sie Fotomontage machen. Das ist ja so leicht. Ne? Nur, dass sie viele Klicks bekommen und da fühlen sie sich besser, aber andere glauben halt sowas und ist halt schrecklich. Das Gleiche ist auch mit den ganzen Leuten, die ja, solche Muckis haben, ja, und was weiß ich, ja, aber dass die mit illegalen Substanzen hantieren, ja, das sagt man halt den Jugendlichen dann nicht, ne? Also man sollte die sozialen Medien sehr kritisch sehen. Ich meine, ich bin auch drauf, logischerweise, ja, aber es ist für junge Menschen ist es wahrscheinlich sehr, sehr hart, wenn man immer denkt, man muss konkurrieren mit demjenigen und der hat das erreicht und der schafft das und da ist er wieder im Urlaub und hier hat er das. Ich glaube nicht förderlich. Ich glaube, das Problem ist ja nicht mal unbedingt, dass man denkt, man muss mit denen konkurrieren, sondern es wird einem ja immer vorgelebt. Also du hast ja immer nur diesen Blick drauf. Du hast ja immer bloß, hey, dem geht's super, dem geht's prächtig oder sonst was. Genau. Dass der im Hintergrund denkt, oh fuck, meine Klicks sinken, oh fuck, hier und weiß der Henker was und so. Ey, das sagt ja. Er natürlich nicht. Also ja, das, genau. Was da in ihm vorgeht. Diese heile, heile Weltdings, das sollte man nicht glauben. Und deswegen ist es besser, immer auf sich selber zu fokussieren und das andere ausblenden. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Punkt mit dem Mobbing und das alles. Also liebe Kids und Jugendliche, die vielleicht zuhören oder zuschauen, es muss euch wirklich scheißegal sein, was andere über euch denken. Ihr müsst euch gut fühlen. Das ist das Wichtige. Und macht euer Ding und dann passt das alles. Würdest du sagen, wenn es Social Media in diesem Rahmen gegeben hätte zu deiner Zeit klingt falsch, es ist immer noch deine Zeit. Glaub an dich. Jetzt hast du bloß Angst bekommen, weil du weißt, irgendwann erinnere ich mich, wenn du beim Einsteigerseminar bist, da gibt es extra Jobs. Nee, passt schon. Ja, aber nein, wäre es gut gewesen, damals Social Media zu haben? Ja, definitiv. Echt? Ja. Also wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist, ja, das ist, ich meine, jetzt ist 30 Jahre her, seit ich da drüben war. Und die Leute kennen mich immer noch aufgrund meiner Persona, die ich damals im Ring dargestellt habe. Ja? Wenn ich damals Instagram und das alles schon gehabt hätte, was glaubst du, was da alles rausspringen kann? Da kommen Werbeverträge automatisch, was ich, Kooperationen, etc., etc., etc. Ist tausendmal besser. Ich habe ja Instagram viele, viele Jahre und auch Facebook so voll vernachlässigt. Mache ich ja immer noch. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da regelmäßig drauf rumspringt. Aber da kann man schon viel. Aber erinnere dich, auch du warst jung und dumm. Will Smith hat mal gesagt, wenn es damals Twitter gegeben hätte, wäre seine Karriere niemals so verlaufen, wie sie verlaufen wäre. Weil er halt wahrscheinlich sämtlich, weißt du, ich sehe es so, dass es wahrscheinlich super viele Gefahren gewesen wären. Also. Ich bin da sehr schon bedacht, was ich irgendwo schreibe oder wo ich mich dazu äußere. Und der Will Smith, ich meine, der hat sich ja jetzt nur unter Kontrolle gehabt. Wie er das ist schon klar. Wobei ich ihn nicht schlecht finde. Ja, ich meine, der hat seine Frau auf öffentlicher Bühne beleidigt. Ja, natürlich. Er hat sie beleidigt. Nein, der Chris Rock hat seine Frau. Ja, genau. Daraufhin genau. Hat er eine Ohrfeige von Will Smith bekommen. Ja, ich meine, ob man das so handhaben sollte, ist die zweite Frage. Ne? Ja, ich würde es auch nicht machen, aber spätestens dann im Lockerroom hätte ich doch ein 1-2-1-Gespräch gehabt und hätte verbal ihn Kontroll gegeben. Ne? Also Handgreiflichkeiten sind immer schlecht, aber sieht man ja, er hat sich nicht unter Kontrolle. Und deswegen wäre wahrscheinlich soziale Medien für ihn auch schlecht gewesen, weil er halt vielleicht zu wenig nachdenkt oder impulsiv ist. Mhm. Ne? Das ist gleichzeitig hätte es aber bestimmt auch den einen oder anderen gegeben, dem das so richtig auf die Füße gefallen wäre, dann die sozialen Medien, und dann wäre vielleicht wieder alles anders verlaufen. Also das muss man auch sagen. Deswegen. Also für mich wäre es bestimmt gut gewesen. Ich hätte es schon genutzt. Wobei, ich nutze es ja jetzt auch nicht richtig, also von daher. Ja, aber wir sind vielleicht auch einfach schon zu alt dafür, ne? Das muss man jetzt, also, ja. Das ist nett. Die jungen Leute. Wir. Wir. Ich hab bewusst wir gesagt, ja. Absolut. Nun gut, wir sind am Ende. Ach, sind wir? Okay. Wir haben es geschafft. Ja. Es ist nicht mein Karriereende, es ist nur das Ende von Be Right. Heutigen Episode. Es ist nur das Ende von Be Right. Alles bis zum nächsten Mal. Ne? Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis die-